gesprochen. Brett in den Buchten, du in den Namen. Schnell die Tümmler im geewigten Nirgends. Hier im Gedächtnis der über lauter Glocken, wo nur diesem Schatten gefällt. Schimmert auf. Schimmert auf.